Chihuahua, sie ran von an meinem Fressen ab. Böse gucken aus dem Fenster, Papa Spencer, häng immer nur zu sechst ab. Kopf gerade so über dem Lenkrad, aber Hauptsache das Messer klemmt zwischen Gürtel und Pampas. Ein Baby-Gangster, der leider keinen Respekt hat. Ist nur so lange fresh, man, bis ihn endlich einer wegklatscht. Allein rennen sie weg, man. Und nur ein Schwächling nimmt die Gruppe als Versteck an. Glaub mir, das erkennt man. Und nur ein Blender muss sein Gesicht verändern. Aus kleinen Hängern werden echte Männer, halten sich für unfickbar. Doch das lässt sich ändern. Die Titanic schien unsinkbar, doch ist trotzdem gekentert. So wie du es in den Hals schreist, schalt es wieder auf. Und bevor ich einsteck, teile ich lieber auf. Denn wir kennen nur eins gegen eins, wenn der Kreis sich schließt. Eine Runde alte Schule, komm, ich zeig dir, wie ich geb dir einen Haken. Hol deine Freunde, hol deine Cousins, ich schicke sie schlafen. Leg mal dein Messer weg, richtige Männer erscheinen beim Sparen. Wenn du Zahnlücken brauchst, kannst du mich fragen. Du musst nicht lange warten, ey, ich geb dir einen Haken. Hol deine Freunde, hol deine Cousins, ich schicke sie schlafen. Leg mal dein Messer weg, richtige Männer erscheinen beim Sparen. Wenn du Zahnlücken brauchst, kannst du mich fragen. Du musst nicht lange warten, ich sende diese Dankes. Jean-Claude Van Damme dich. Ich geb nicht gerne Bretter, aber wenn, dann sind sie amtlich. Verteile Helikopter-Kicks in dein Harry Potter-Gesicht. Und wenn dein Jochbein bricht, dann weißt du, Bowies Tritt war saftig. Ich mag meinen Faustkampf so wie mein Steak. Blutig und ohne Beilage, weil ich einfach reinschlage. Auch wenn ich keine Zeit habe, ein Spinning-Back-Fist kriegst du auch auf Hektik im Vorbeigehen auf deine scheiß Nase. Mach kein Stress mit Bowie, mach kein Stress mit K. Wir boxen Lowy so wie Ali in den 60ern. Rumble in the Jungle, senke den Blick. Sonst wirst du wieder auf die Bretter geschickt. Denn so wie du in den Wald schreist, schalt es wieder raus. Und bevor ich einsteck, teile ich lieber aus. Denn wir kennen nur eins gegen eins, wenn der Kreis sich schließt. Eine Runde alte Schule, komm, ich zeig dir, wie ich geb dir einen Haken. Hol deine Freunde, hol deine Cousins, ich schicke sie schlafen. Leg mal dein Messer weg, richtige Männer erscheinen beim Sparen. Wenn du Zahnlücken brauchst, kannst du mich fragen. Du musst nicht lange warten, ey, ich geb dir einen Haken. Hol deine Freunde, hol deine Cousins, ich schicke sie schlafen. Leg mal dein Messer weg, richtige Männer erscheinen beim Sparen. Wenn du Zahnlücken brauchst, kannst du mich fragen. Du musst nicht lange warten, bang, bang. Denn so wie du's in den Wald schreist, schalt es wieder raus. Und bevor ich einsteck, teile ich lieber aus. Denn wir kennen nur eins gegen eins, wenn der Kreis sich schließt. Eine Runde alte Schule, komm, ich zeig dir, wie ich geb dir einen Haken. Hol deine Freunde, hol deine Cousins, ich schicke sie schlafen. Leg mal dein Messer weg, richtige Männer erscheinen beim Sparen. Wenn du Zahnlücken brauchst, kannst du mich fragen. Du musst nicht lange warten, ey, ich geb dir einen Haken. Hol deine Freunde, hol deine Cousins, ich schicke sie schlafen. Leg mal dein Messer weg, richtige Männer erscheinen beim Sparen. Wenn du Zahnlücken brauchst, kannst du mich fragen. Du musst nicht lange warten, ey.